kein Sonntag, alle Tag gibt's keinen Wein. Aber du sollst alle Tage recht lieb zu mir sein. Und wenn ich mal tot bin, sollst du denken, thank you.